Jetzt ist es offiziell. Kein anderer Newcomer hat es direkt so weit Leute, geschafft. Mero hat wirklich alles komplett rasiert. Aktuell spricht wirklich ganz Deutschrap über ihn. Mero bricht erneut die Rekorde. Wie erklärt ihr euch den Erfolg von Mero? Wie soll denn in 14 Tagen da ist kein Rap. 80% der Deutschen diesen Song hören? Iceberg. Ich hab gelernt zu fliegen erst bei Gegenwind. Jeder redet, doch ist nach einem Tag in meinem Leben stimmt. Wollt aus Favelas in den Porsche Panamera springen. Deshalb gebe ich ein Fick drauf, was ein Arbeitgeber will. Seit ich rappe, ist jedenfalls die Hoffnung aller Gottes. Jeder kann aktiviert, Manager und sucht einen. Erst kommt der Fleiß, dann Blut, Tränen, Schweiß, dann der Hype. Und am Ende der Neid als Echo. Neue Rekorde im Wochentag, Turnus zu wollen, was ganz locker. Und trotzdem reden manche hier noch von Unfair. Die Tats unter Hype und Erfolg, dich am Hunger liegt, du kleiner Pütz. Wallah, keine Geduld, Mann. Ich bin jung, gesund, will mehr Klunker. Ein paar Batzen sind schon gebunkert, habe aber dafür zu viel Last auf die Schulter. Ich habe das Spiel mit dem Feuer gehasst, aber nie Paranoia gehabt. Damals haben die Leute gelacht, denn ein Macher wird bisher es schafft, nur ein Träumer genannt. Ich bin ein Fan. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schoß, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Ich bin mit Dachis für Fetzen Marmeda. Habe noch Nana Teda. Glaub mir, Hoja, an dem Tisch sitzen keine Verräter. Day-Date und doch die Date. Just, ich hol die Patik später. Zu viel Designer, heute Fossi, morgen Italiener. Ich bin ehrlich, ich war ekelhaft. Mit 16 Jahren mehr Straße gewesen als du Bitch in deinem ganzen Leben. Was und was man in der Siedlung macht. Bei uns im Feed 28, wir ficken das Gesetz, weil man sonst keine Perspektive hat. So viele Junkies auf Nack-Nack. Tach-Tach macht mein Tabanja, wenn ich es satt hab. Platz da. Ich lauf raus, denn ich bin ready. Dreh und Bunker, der kann das Baggy vor sein Daddy. Egal ob Easy oder Cannabis, locker easy, weil ihr alles geht. Und wenn du ziehst, gibt es auch Baba J. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schuss, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schuss, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Ich hatte gar nichts, nur den Willen durchzustarten. Und ne Gang, die motiviert war, keine Zeit mehr umzuwarten. Kam mit 18 in das Game, wusste wie man entertaint. Die Rekorde stehen noch immer, nenn mich Melanie Chamberlain. Ich ficke Deutschland, Ballon, los wieder von vorn. Immer noch gleich, man, fick dein Komfort mit dem Sponsor. Mach mehr Para als du, aber scheiß drauf, Bruder, das kommt vor. Viele Träume, die zerplatzen, jedes Kind wird mal erwachsen. Hab was aus dem Nichts erschaffen und das ist nicht zu verachten. Immer noch schnell unterwegs, auch wenn die Welt untergeht. Corona, Morana, Orana, Borana, glaub es mir keiner ist safe. Es geht um Leben und Tod, ich seh nur Elend und Not. Ficke den Hype, alles zu scheinen, Wallah, wir kämpfen um Brot. Egal ob Easy oder Cannabis, locker easy, weil ihr alles geht. Und wenn du ziehst, gibt es auch Baba J. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schuss, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schuss, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Danach, die dachten, von Mero kommt nichts mehr. Es hat neu angefangen. 2020 wird noch ekelhafter als je zuvor. QDH, motherfuck!